Good morning. Guten Morgen. Shall we continue to talk about the love of power? Wollen wir weiter über die Liebe zur Macht sprechen? As a great enemy of our soul. Ein großer Feind unserer Seele. Do you know, think about something. Überlege mal. Think of how inside of the church in general there's also a structure of power. Überlege, wie innerhalb der Kirche es ebenfalls eine Machtstruktur gibt. And then, now, because people have this wrong idea, und jetzt, weil die Menschen diese falsche Vorstellung haben, and they don't understand the difference between prominence and significance, und sie den Unterschied zwischen Prominenz und Bedeutung, Prominenz und Wertigkeit nicht verstehen, they fall into the trap of love of power. Fallen sie in die Falle der Liebe zur Macht. Let me explain this to you. Lass mich das erklären. Every single one of us has a desire to be significant. Jeder von uns hat den Wunsch, wichtig zu sein. This is how God created us, I believe. Ich glaube, dass uns Gott so geschaffen hat. There's nothing wrong with this desire. Mit diesem Wunsch ist nichts falsch. You know, I've never heard a little girl say, oh, when I grow up, my dream is to be a prostitute. Ich hörte nie ein kleines Mädchen sagen, mein Traum ist es, seine Prostituierte zu werden. Of course, they all have great dreams. Natürlich haben wir alle große Träume. I think it's wonderful that God made us like this. Ich denke, dass es wunderbar ist, dass Gott uns so geschaffen hat. But what's the problem? Was ist das Problem? We confuse prominence with significance. Wir verwechseln Prominenz mit Bedeutung. Significance is when I do what God has wanted me to do. Bedeutung ist, wenn ich das mache, was Gott von mir will. To love, lieben, serve, dienen. Prominence is when I look important before others. Prominenz bedeutet, wenn ich vor anderen wichtig erscheinen will. So look. Schau. Inside of the church, innerhalb der Kirche, the guy who is standing with a microphone in the hand every Sunday is prominent. Ist der Mann, der jeden Sonntag mit dem Mikrofon in der Hand auf der Bühne steht, prominent. But let me ask you a question. Lass mich eine Frage stellen. What is more significant, to stand with a microphone in the hand and to preach or to clean the toilet so that the brothers and sisters can have a clean toilet? Was ist bedeutender, mit einem Mikrofon in der Hand dazustehen und den Menschen zu predigen oder Toiletten zu putzen, damit unsere brasilianischen Geschwister saubere Klos benutzen können? Think. Überlege. If the guy who is standing with the microphone in the hand is doing what God has called him to do, then he is significant. Wenn der Mann mit dem Mikrofon in der Hand das tut, was Gott ihm aufgetragen hat, dann hat er Bedeutung. Ist er wichtig? But if he's not doing what God called him to do, he just does it because he wants to be seen on stage. Wenn er nicht tut, was Gott ihm aufgetragen hat, weil er auf der Bühne gesehen werden will, then the person who is cleaning the toilet is actually more significant than the guy who preaches. Dann ist die Person, die die Toiletten reinigt, tatsächlich wichtiger als der Mann, der predigt. This is a shocking thought. Dieser Gedanke ist schockierend. But I believe that's how the kingdom is truly built. Doch glaube ich, dass das Königreich so wahrhaftig gebaut ist. So once we understand that significance has nothing to do with a position. Wenn wir einmal verstehen, dass Bedeutung nichts mit einer Position zu tun hat, it has to do with simply modeling life the way Jesus showed it to us. Es hat einfach damit zu tun, dass wir so leben, wie Jesus es uns gezeigt hat. Think about it. Denk darüber nach. You know, I've met many people that the moment they have a position in the church, they are so dedicated. Ich habe so viele Menschen getroffen, die so verbissen werden, wenn sie einmal eine Position in der Gemeinde haben. Because they want to climb up that ladder. Ich will diese Leiter hochklettern. They all want to sing in the worship team with a microphone in the hand. Ich will im Lobpreisteam mit dem Mikrofon in der Hand singen. You know, for me, this is a very sad thing. Das ist für mich eine wirklich traurige Sache. You know, we should praise Jesus or sing because it's all about him, not about us. Wir sollten Jesus loben oder singen, weil es sich alles um ihn dreht, nicht um uns. You know, and once we understand that whatever we do it from a different spirit and attitude as the world does. Wenn wir verstehen, dass alles, was wir tun, wir aus einem anderen Geist, einer anderen Haltung tun, als die Welt es macht, we will have no more desire for the love of power. Werden wir keinen Wunsch mehr nach der Liebe zur Macht verspüren. I remember the very first time I preached in a stadium with about 55,000 people. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal in einem Stadion predigte, es waren ungefähr 55,000 Menschen anwesend. You know, I was up in the stands and I was just getting ready to wait for my turn. Ich war in der Tribüne und bereitete mich vor und wartete auf meinen Auftritt. No, and then the ushers came in and said, it's your turn, you've got to go to stay, on stage. Dann kam ein Ordner und sagte, du bist dran, du musst auf die Bühne gehen. And I was walking by one of the main leaders of that movement. Ich ging an einem der führenden Leiter dieser Bewegung vorbei. And he stopped me. Und er hielt mich an. And he said, Pastor Reinhardt. Und sagte, Pastor Reinhardt. Have you ever preached in a stadium in front of such a big crowd? Hast du jemals in einem Stadion vor so einer großen Menge gepredigt? And I said to him, no. Und ich sagte zu ihm, nein. And then he said something that pierced my heart. Und dann sagte er etwas, was mein Herz durchbohrte. He said, oh, I am so happy for you. Er sagte, oh, ich bin so glücklich für dich. And I didn't even know what to respond. Ich wusste nicht einmal, was ich antworten sollte. I thought, happy for me to stand in front of 55,000 people? Ich dachte, glücklich für mich, weil ich vor 55,000 Menschen stehe? I'm going onto the stage with fear and trembling, hoping that not a word will come out of my mouth that's not from the heart of God. Ich gehe auf die Bühne mit Furcht und Zittern und hoffe, dass kein Wort aus meinem Munde kommt, das nicht aus dem Herzen Gottes ist. What does it matter if I stand in front of 55,000 people and front of two? Was spielt es für eine Rolle, ob ich vor 55,000 Menschen oder vor zwei Menschen stehe? But you know, I've seen it so many times. God uses people and then the love of power enters the heart. Weißt du, ich habe es schon so oft gesehen. Gott benutzt Menschen und dann kommt die Liebe zur Macht in ihre Herzen. It's a great enemy of the soul. Es ist ein großer Feind der Seelen. Be very careful. Sei sehr vorsichtig. We live in a different kingdom. Wir leben in einem anderen Königreich. And tomorrow we continue. Morgen fahren wir weiter.